Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Barcelona, Fun City Blues im Mai. Doch zuerst einmal ist es Montag, der 28. April. Lunes. Breche um kurz vor 11 Uhr auf in Richtung Radio. Es ist ein heller, sonniger Tag. Die Stadt quillt über vor Touristen. Der reinste Ansturm. Man erkennt klar, dass der asiatische Markt von der Tourismusindustrie weiter erschlossen wurde. Allüberall stößt der Einheimische auf asiatische Menschen. Es ist ein historischer Tag. Es ist der 28. April, Anno Domini 2025. Es ist der Tag des großen Stromausfalls. Auf Spanisch El Gran Apagón. Auf Neudeutsch Blackout. Barcelona Fun City Blues. Doch es fehlen noch 18 Minuten bis dahin. Ich stehe in der Haiti-Bar an der Theke und blättere Sport durch. Die Hansi Flickomania erreicht neue Höhepunkte nach dem Sieg im Pokalendspiel gegen den Erzrivalen Real Madrid. Der Cortado schmeckt heute gut, stark. Der Wirt gratuliert mir zu Flick. Als ob die Tatsache, dass wir beide Deutsche sind, irgendwie ein Verdienst von mir wäre. Aber ein Teil des Glanzes fällt auch auf mich hinab. Ich gehe zur Rambla. Es gibt schon Zeitungskioske ohne Zeitungen. Auf der Ronda San Pedro zum Beispiel, da ist einer. Plötzlich erlöschen die Lichter im Restaurant Tenuria. Die Ampeln fallen aus. Es ist 12.32 Uhr. Überall bestürzte Gesichter. Touristen starren im Gehen auf ihre Handys. Sie sind bestürzt. Viele junge Leute sind fassungslos. Ihre WhatsApp sind blockiert. Ihre Internetforen sind stumm. Ihre Fotos werden nicht mehr gesendet. Doomsday im Internet. Und das an einem schönen Urlaubstag im Frühling. Barcelona, Fun City Blues. Die ersten Bauzäune an der Rambla sind verschwunden. Die schönen, neuen, breiten Bürgersteige mit dem attraktiven Fußgängerzonenpflaster laden zum Flanieren ein. Doch oh weh, kein Strom, nirgendwo. Noch weiß niemand, was genau geschehen ist. Autohupen von der Plaza, Busse bleiben stehen. Der U-Bahn-Eingang an der Plaza Catalunya liegt im Dunkeln. Menschen stehen in Gruppen umher und blicken sich verstört an. Apagón. Es ist die Stunde der batteriebetriebenen Transistorradios. Ein Ladenbesitzer in der Calle Hospital stellt einen Tisch mit Getränken und einen Kofferradio auf den Bürgersteig. Zu hören ist die Stimme der Onda Cero Radiosprecherin. Die Regierung empfiehlt, nicht das Auto zu benutzen. Barcelona, Fun City Blues. Man könne noch nichts über eine Ursache dieses gigantischen Zusammenbruches des landesweiten Stromnetzes sagen, heißt es. Das Zentrum von Barcelona kollabiert. Menschen werden aus den U-Bahnhöfen evakuiert. Der Corte Inglés schließt seine Tore. Vor den Restaurants stehen Gäste mit ihren Tellern in der Hand und essen ihre Gerichte zu Ende. Eine irre, gespenstische Atmosphäre. Die Fun City im Ausnahmezustand. Das Luxushotel in der Calle Pintor Fortuny hat keine Probleme mit der Stromversorgung. Die Notaggregate arbeiten gut. Die reichen Gäste sitzen entspannt in der Hall und schlürfen ihre Cocktails. In den Elektroläden stürzen sich die Menschen auf die Transistorradios, soweit sie noch offen haben. Einer sagt, das kaufen sonst nur die Opas. Gerüchte machen die Runde. Putin war's. Russische Kriegsschiffe sind vor der Küste, will einer gesehen haben oder wissen. Nein, eine Cyberattacke der Russen. Nein, das waren die Chinesen. Ein anderer meint, der israelische Geheimdienst, aus Rache dafür, dass Spanien keine Waffen mehr liefert, wegen Gaza-Genozid und so. Nein, die grüne Energie sei schuld. Oder hier, einer sagt, Die korrupten Manager der Energiekonzerne haben aus Spekulationsgründen das Chaos verursacht. Die Energie ist woanders hingeflossen. Barcelona, Fun City Blues. Heute wird es keine Live-Sendung auf Contrabanda FM geben. Kein Niemandsland aus dem Studio in der Arena Amalia. Aber dennoch, hier sind wir, im Äther über der Stadt Barcelona. Von den grünen Hügeln des Tibidabo bis hinunter ans Meer. Niemandsland. Mein Name ist Detlef Jeskatz, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Willkommen. Radio Contrabanda, Niemands Land. Ja, Dortmund, scheiße, ne? Schon wieder. Ja, haben wir jetzt gesehen, die werden immer schlechter, ne? So, was darf's denn heute mal wieder sein? Ja, ich nehme jetzt 3 Bockwürste und einen ordentlich Senf drauf. Und Sie? Ach, wenn ich heute nur ein Schälchen Pommes. Rot-Weiß? Ne, nur Weiß. Und wie soll das jetzt weitergehen? Ja, Trainer entlassen, die halbe Mannschaft rausschmeißen, ne? Und Putin? Ja, der bombardiert immer weiter. Diese Sau. Diese Russensau. Ja, da haben Sie recht. Immer mehr schwere Waffen sollen die kriegen. Schwere Waffen aus Deutschland am besten. Sind die besten, ne? Ich meine, es geht ja um den Wertewesten. Zelensky braucht neue Waffen. Ja, da bin ich auch einverstanden. Ja, das kann ich sogar sehen. Obwohl ich von Politik keine Ahnung habe. Ja, neue das Waffen. Ist ein Wort. Haben Sie es endlich begriffen? Ja, super. Ich will nie mehr achten. Kontrabanda? Niemandsland? Hallo? Was? Sie schon wieder? Ich hab Ihnen doch gesagt, wir wollen Ihre Millionen nicht. Und in Wien gibt es 10 schöne Frauen. Eine Schulter, da weint nachts der Tod. Und ein Zimmer mit 900 Fenstern und für Tauben vergiftetes Brot. Hängt im Winde ein Fetzen vom Mord, wie ein Bildnis mit frostigem Riss. Stuhl, wo die Zeitung gerade liegt, in der Höhle am Ende der Linie und wo Liebe im Hausflur versiegt, auf dem Bett ein Schweiße des Mondes, in dem Schrei deiner Schritte im Sand. Das schäbige Ballhaus, wo dein Mund sich an Hunderten rieb, und die Bar, wo die Jungs nicht mehr reden, seit dein Blues in das Schweigen sie trieb. Aber wer ist der Mann, der dein Foto mit dem Kranz frischer Tränen garniert? Täglich erfriert. Unterm Dach spielen Kinder vergeben, und da liegen wir beide schon bald, bei dem Schein von rumänischen Kerzen, wenn der Nebel sich sammelt im Wald. Und ich spür deine reifkalte Weide und das Lamm und die Lilie, die blieb. Ei, ei, ei, ei, nimm von mir diesen Walzer, der sagt, hab mich lieb. In Wien mit dir tanzen, ich verkleide mich so wie der Fluss. Hyazinthen trage ich auf der Schulter und im Tau deiner Schenkel mein Kuss. Meine Seele will ich dort begraben, im Notizbuch mitsamt deinem Bild. Und für mich deiner Schönheit ergeben. Mit der Geige, dem Kreuz und dem Schild. Und ich wünsch mir im Meer deiner Hände, verloren und ertrunken zu sein. Ei, ei, ei, ei, nimm von mir diesen Walzer, denn jetzt bin ich dein. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 292. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1943. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Franco, Franco. Y con ayuda de Dios. Histórico. Es toda España. Los bravos hombres del pueblo. Hans Marschwitzer, Arraganda. Die 12. Internationale Brigade hat Ruhe. General Lukács lässt kleine Gefechtsübungen abhalten, die vom Bataillon Dombrowski besonders gut durchgeführt werden, denn seine Slawen sind fast durchweg Soldaten gewesen und die Mannschaft ist nicht so bunt zusammengewürfelt wie die vieler anderer internationaler Bataillone. Die Gefechtsübung hat den General zufriedengestellt und das Bataillon kann heimkehren. Der General sagt, macht euch jetzt eine gute Zeit. Das bedeutet, dass der übrige Tag dienstfrei verbleibt und jeder ihn nach Belieben verbringen darf. Die Leute kehren in ihre Quartiere zurück, werfen ihr Gepäck ab und lassen sich auf die Lagersäcke fallen. Die meisten sind wirtschaftliche oder politische Emigranten, die in französischen Bergwerken oder als Handwerker in Paris geschafft haben. In dem einen Raum liegt eine Maschinengewehrmannschaft. Es sind etwa 10 Mann, darunter ein langer Jude, der Abraham, von Beruf Maurer, dann noch ein zweiter Jude, der Königsmann, der polnische Gewehrführer Adamowitsch und der Araber Selim. Selim ist seit November, seit den Kämpfen im Parco del Chessi, bei der Gruppe. Er ist Bergarbeiter, wie seine polnischen Genossen, und ist mit ihnen aus den französischen Gruben gekommen. Selims Anwesenheit hat einen besonderen Zug in das Leben der Abteilung gebracht. Sobald sie Moros gegenüberlagen, betrieb Selim eine besondere Art von Propaganda. Er steckte eine grüne Fahne mit dem Halbmond heraus und rief hinüber, »Hey, ihr Kapitalhunde! Kennt ihr diese Fahne? Schießt nur drauf, wenn sie euch nicht mehr heilig ist! Knallt nur auf eure eigenen Volksgenossen! Ihr seid ja schon lange nicht mehr würdig, euch Mohammedaner zu nennen, seitdem ihr Frankos Hunde geworden seid!« Und er flucht und schimpft auf Arabisch, dass es ein jeder der gegenüberliegenden Mohren hören musste. Diese schreien dann zurück, »Was suchst du bei den verfluchten Roten, bei den Christenhunden?« Selim antwortete, »Ich bin hier, um euch Kapitalshunde, die unseren Unterdrückern die Hände lecken, für den Verrat an unseren Brüdern in Marokko zu strafen. Ich werde gleich in euch hineinfeuern, dass keiner von euch Marokko wieder sieht.« Selim fluchte und schimpfte weiter, »Ihr könnt euch noch so gut verstecken, ich sehe einen jeden von euch, und wenn ich will, liegt einer nach dem anderen tot.« Ich gebe euch aber Zeit, rüberzukommen, und verspreche euch, dass keinem ein Leid geschieht. Wer aber nicht herkommt, auf den knall ich mit dem Maschinengewehr, bis er nicht mehr aufsteht. Die Mohren riefen, Du bist doch Mohammedaner. Natürlich bin ich Mohammedaner, rief Selim. Aber mein Glaube soll durch keinen Mord an einem Bruder besudelt werden. Ich schieße nur auf meine Feinde, zu denen ihr gehört, wenn ihr drüben bleibt. Auf diese Weise brachte Selim gar manchen Marokkaner und einmal sogar 14 zugleich dazu, mit ihren Waffen herüberzulaufen. Die anderen aber, die zurückblieben, lernten Selims Feuerkunst und seinen Hass und Mut kennen. Mehr als einer blieb im Parco del Gessi tot liegen und verweste unbegraben vor den Drahtverhauen und Schützengräben, die sie dutzende Male gestürmt und nie erreicht hatten. Und vielleicht hat es manchen der Sterbenden nach Selims Hand verlangt, nach einem Wort, nach einem Trunk aus einer vollen Feldflasche, ehe er elend zugrunde gehen musste. Alarm! Das Dombrowski-Bataillon saust auf Lastautos ab. An die Charama-Front, sagt man. Es ist erst Februar und eiskalt. Die Autos rasen auf der großen asphaltierten, eigentlich letzten Straße, die Madrid mit dem Hinterland verbindet. In der Ferne krachen die Donnerschläge der beginnenden Schlacht. Die Faschisten haben angegriffen und irgendwo ist ihnen ein Einbruch in die Front der Regierungstruppen gelungen. Die Kamiones hasten durch eine Stadt. Es ist die nächstgefährdete, Araganda. Drüben zieht sich der Fluss hin, werden mehrere Brücken sichtbar. Aus den Bergen und Olivenhainen hinter dem Fluss blitzt es und flutet etwas heran. Marokkaner. General Lukas erwartet das Bataillon Dombrowski in der Nähe einer Brücke. Er steht trotz des rasenden Feuers aufrecht, das Glas an den Augen. »Besetzt rasch die vorderen Häuser«, befiehlt er. »Schießt Visier 800!« Selim, Abraham, Königsmann und Adamovic lösen einander beim Schießen ab. Aus den oberen Fenstern und vom Dach des Hauses knattert es, 5 oder mehr Maschinengewehre. Ringsum platzen die kleinen Granaten der aus dem Olivenhain feuernden faschistischen Panzerwagen, die den Sturm der Mohren unterstützen. 400 Meter, befiehlt der General. Sie reißen am Visier und halten auf das Flussufer, wo es plötzlich von Gestalten wimmelt. Selim flucht und schimpft. 300 Meter, übertönt die Stimme des Generals den Feuerlärm. Er bleibt bei ihnen. Das gibt ihnen Ruhe und die Überzeugung, dass die Mohren nicht herankommen werden. Ringsum brüllt die Schlacht. Das Haus kracht und schüttelt sich, droht einzustürzen. Feuersäulen steigen vor ihren Augen auf. Dreck spritzt gegen das Haus. Die Haut der Hände versenkt an dem glutheißen Lauf. Man keucht und stöhnt wider Willen. Die Mohren kommen über das Ufer nicht hinaus. Selim und Abraham schießen wie wahnsinnig. Alle hören die wilden Schmerz- und Todesschreie der Angreifer, hören ihren General. Stellt rasch auf 400. 500. 800 Meter. Der Olivenhain flammt unter den einschlagenden Granaten. Die Welle flutet zurück. In Haufen zusammengeballt, mit jammervollem Geschrei, rennen die Mohren wie sinnlos zwischen den Bäumen vor und zurück, greifen in die Luft, schlagen wie vom Blitz getroffen hin. Selim flucht, schimpft und schießt. Alle keuchen vor Aufregung. Selim schreit wütend hinüber. »Ich habe es euch doch gesagt, ihr krepiert für Franco, weil ihr seine Hunde geworden seid.« »Ihr krepiert für Franco, weil ihr seine Hunde geworden seid.« Das Ufer zu beiden Seiten der Brücke ist bedeckt mit toten und sterbenden Mohren. Im Fluss schwimmen ihre Leichen. Bis an den Olivenhain ist die Erde bedeckt mit ihren Toten und Verwundeten. Der Durchbruch ist nicht gelungen. Der General befiehlt heiser. »Sie kommen wieder! Geht aus den Häusern raus und baut euch draußen ein!« Ein Teil des Erdgeschosses ist durch eine Granate zerstört. Die Mannschaften müssen ihre Maschinengewehre und sich selbst an rasch geknüpften Stricken hinunterlassen. Kaum sind sie unten, da kracht es von Neuem und das Haus stürzt vollends zusammen. Sie schanzen sich schnell ein und warten. Es ist 4 Uhr nachmittags. Die Sonne wird groß und rot und sinkt langsam hinter die westlichen Berge. Die faschistische Artillerie beschießt die rückliegenden Transportwege, wo die Munitionsträger hin und her laufen. Melder jagen. Verbindungsleute legen Drähte. Die Front hat sich wieder geschlossen. Die 11. Brigade hat durch die internationalen Brigaden, die 12. und die 14. Hilfe bekommen. Über 30 Nationen liegen in einer Linie. Europäer, Amerikaner und Asiaten. Wütendes Geheul schreckt Selim aus dem Schlaf, dem er sich für einige Minuten überließ. Abraham liegt schon hinter dem Maschinengewehr, schießt. Drüben aus dem Olivenhain bricht eine Masse Pferde hervor, marokkanische Kavallerie in rasendem Galopp mit geschwungenen Säbeln. Ein seltsames, grausiges Schauspiel, ein wahnsinniges Unterfangen. Dennoch lähmt es, lässt es für Momente das Blut erstarren und den Atem aussetzen. »Schießt rasch, sonst sind sie bald hier!« Die Maschinengewehre bellen los. Einzelne Reiter überschlagen sich mit ihren Pferden. Hier und da wirbelt ein Klumpen von Pferdeleibern und schreienden Reitern durcheinander, löst sich auf, stürzt vor und hastet zurück. Die Masse rast und schnaubt vorwärts. »Schießt! 600 Meter! Schießt vor die Gäule!« Die Stimme des Generals. Über 2000 Pferde und Reiter jagen schnaubend und brüllend auf den Fluss zu. Jetzt stocken sie, quirlen durcheinander. Pferde steigen in die Luft, überschlagen sich. Andere hetzen kreuz und quer, ihre Reiter an den Steigbügeln nachschleifend, wiehern in Todesangst und stürzen in dem vernichtenden Feuer der Maschinengewehre zusammen. Seelim flucht. Das Gewehr ist glutheiß, versenkt seine Hände. Abraham löst ihn ab. Königsmann den Abraham, Seelim den Königsmann. Sie stöhnen vor Aufregung. Es geht um Sekunden. Dann ist die erste Reitermasse heran, erreicht die Straße, die letzte Straße, die nicht verloren gehen darf, denn dann ist Madrid vom Hinterland gänzlich abgeschnitten. Aber die nächsten Reiterwellen kommen nicht mehr so gut vorwärts. Die ersten haben sich umgedreht, liegen in Haufen tot, versperren den Weg, und der General führt immer mehr Maschinengewehre heran. Er hat, größere Angriffe vorausahnend, für genügend Munition gesorgt. General Lukács macht nicht den ersten Krieg mit. Er ist ein alter Honvéd-Offizier, hat im russischen Bürgerkrieg ein rotes Reiterregiment angeführt und Koltschak durch einen kühnen Reiterstreich den geraubten Goldschatz wieder abgejagt. Lukács kennt die Bedeutung eines Kavallerieangriffs. Er wirkt auch dann, wenn man darauf vorbereitet ist, furchtbar erregend und demoralisierend. Das Bataillon hat aber den ersten, lähmenden Schrecken schon überwunden. Die Maschinengewehre mähen die wiehernden und wild aufbäumenden Gäule und ihre Reiter zusammen. Seelim schreit in den wüsten Lärm hinaus, »Ich habe es euch doch gesagt, dass ihr für Franco krepiert, weil ihr seine Hunde geworden seid!« Was von der Reitermasse übrig geblieben ist, flutet zurück. Einige Gäule vor Angst irrsinnig rasen noch umher, schleppen sich mühsam über den Boden, versuchen sich zu erheben, sinken aber wieder um, werfen sich auf den Rücken, brüllen und stöhnen und schlagen mit den Hufen in der Luft umher. Die Maschinengewehre geben nur noch kurze Salven ab, verstummen eins nach dem anderen. Seelim starrt auf die Masse toter und sterbender Reiter und Gäule, die jenseits des Flusses den Boden bedeckt. Es ist ein großes Sterben. Es sind seine Mohammedaner, seine Marokkaner. Aber er fühlt kein Mitleid. Er hat sie ja immer ermahnt, nicht für Franco zu kämpfen, der sie so elend krepieren lässt. »Wir haben viel Munition verschossen«, sagt Adamovic. »Wir müssen schnell neue heranholen, sonst können wir den nächsten Angriff nicht abwehren.« Sie wissen alle, die Offensive geht weiter. Die Faschisten lassen es bei der zerschmetterten Reiterattacke nicht bewenden. Die Munitionsträger kriechen zurück, laufen geduckt über das Land. Nur wenige kehren zurück. Die Wege liegen unter Artilleriefeuer. »Wir müssen das nächste Mal sparsamer schießen«, sagt Adamovic besorgt. Sie liegen hinter dem Maschinengewehr und starren hinaus auf die Masse der toten Mohren und auf den Olivenhain, wo die nächsten Kolonnen herausbrechen werden. Ihre Gesichter sind wie geräuchert, voller Dreck. Die Augen blicken müde. Abrahams große Gestalt wirkt neben dem zierlichen Seelim noch mächtiger. Abraham hat einen kraftvollen, schönen Körper und edle Züge. Abraham hat viele Länder und viele Gefängnisse hinter sich. Er liegt seit seiner Kindheit im Krieg gegen seine Unterdrücker. Abraham weiß, es geht um die letzte Straße im Hinterland, um die Einkreisung Madrids, und er kennt Adamovic. Die Faschisten können nur über ihre Leichen zu der Straße gelangen. Jemand sagt, »Der General ist da!« Sie sehen ihn nicht, aber ihr General ist unter ihnen. Er wacht mit ihnen, wacht über sie, über die Straße, er wacht über Madrid. Ihr General lässt den Befehl durchgeben, sich durch nichts erschrecken zu lassen. Die Front ist verstärkt worden, sie ist geschlossen und auf den nächsten Angriff vorbereitet. Keiner sieht ihn, aber alle wissen, dass er irgendwo hinter einer der im Fenster liegenden Anhöhen über einer Karte nachdenkt, mit dem Bleistift Striche und Punkte hineinzeichnet. Sie spüren ihn trotzdem um sich, wie während des ersten Ansturms der Mohren in dem zusammengeschossenen Haus. Nachmittags, 5 Uhr. »Sie kommen!« ruft jemand. Die Marokkaner stürmen. Nein, diesmal sind's andere, österreichische Legionäre. Sie kommen langsam, aufrecht, ohne sich auch nur einmal in dem auf sie einprasselnden Feuer hinzuwerfen. Sie fluchen und drohen von Weitem. »Wartet, ihr verfluchten roten Schweine, jetzt geht's euch an den Kragen. Wir machen diesmal Matsch aus euch.« Die ersten schlagen hin, wälzen sich am Boden. Die anderen rücken unentwegt weiter vor, ohne an Deckung zu denken. Selim, der am Gewehr steht, ist wie gelähmt. Man löst ihn ab. Adamowitsch ermahnt, sparsam zu schießen, die Legionäre ruhig näher kommen zu lassen. »Visier 600«, ruft einer. »Der General?« »Stellt auf 400.« Das Geschrei der Legionäre wird lauter. Selim versteht ihre deutschen Flüche und Drohungen nicht. Er weiß aber, dass sie nicht herankommen dürfen. Diese Leute kommen aus den Übungslagern Hitlerdeutschlands. Sie sind verhetzt und verroht. Sie sind furchtbarer und grausamer als die Marokkaner. Immer häufiger schlagen Granaten ganz in der Nähe der Gruppe ein. Einer der polnischen Kumpels seufzt auf, legt den Kopf auf die Erde. Er ist tot. Bald legt sich der zweite hin, stöhnt, er blutet am Kopf. Adamowitsch ruft, 300 Meter! Die Legionäre fluchen schon ganz nah. Sie liegen jetzt hinter Erdhügeln, schreien aus Löchern. Wartet, ihr roten Hunde, wir werden bald Matsch aus euch machen. Unsere Munition geht zu Ende, bemerkt Abraham mit Schrecken und will rasch weg, um neue Munition herbeizuholen. Er fällt zurück, die Kugel ist quer durch den Beckenboden gegangen. Königsmann sackt zusammen. Ein Explosivgeschoss hat ihm die Hand zerschmettert. Adamowitsch macht alle Handgranaten bereit. Die Legionäre schreien ihre Flüche herüber. Bald drehen wir euch roten Hunden die Hälse um. Wartet! Selim schießt auf die Köpfe, die sich da und dort hinter den Erdhügeln zeigen. Der dritte Kumpel streckt sich, durch den Kopf geschossen. »Wir werden uns mit Handgranaten verteidigen müssen«, sagt Adamowitsch, wirft einen Blick auf die toten Kumpels, einen zweiten auf Abraham und Königsmann, die Selim trotz ihrer Verwundung helfen. »Ich denke, wir bringen das Maschinengewehr aus diesem Loch etwas zurück, damit die Legionäre es nicht kriegen«, sagt Adamowitsch und befiehlt Abraham und Königsmann, mit dem MG zurückzukriechen. Die beiden schleppen, ihre Schmerzen verbeißend, das Maschinengewehr weg. Es ist eine mühselige und gefahrvolle Arbeit, denn die Kugeln sausen immer dichter und immer mehr Granaten schlagen rings um sie ein. Adamowitsch bleibt bei den letzten paar Mann liegen und belauert, die Handgranaten wurfbereit, die herankriechenden Legionäre. Ihre Stimmen klingen schon ganz nah, wilde, heisere, blutrünstige Stimmen, Stimmen von Bestien, die sie erbarmungslos zerreißen werden, sobald der letzte Sprung, zu dem sie ansetzen, gelingt. Da springen sie. Adamowitsch wirft. Die Handgranaten krepieren vor der ersten Gruppe, die sich wieder hinwerfen. Ihre Flüche sind gemein und zotig. Wartet, wir werden euch die Gedärme ausreißen, ihr Bolschewistenschweine. Die paar Mann schleudern ihre Handgranaten. Adamowitsch hört wieder das grässliche Fluchen, holt zum Wurf aus. Eine Kugel schlägt in seinen Arm, der kraftlos herabsinkt. Die Granate krepiert in Adamowitschs Hand. Selim allein ist unverletzt geblieben. Er wirft noch seine Handgranaten, dann hört er hinter seinem Rücken den Boden erdröhnen. Bajonette klirren und das vielstimmige laute »Hurra!« seiner polnischen Kumpels. Sie gehen zum Gegensturm vor. Die Legionäre sind entsetzt aufgesprungen und heben die Hände hoch. In breiter Welle fluten Polen und Italiener des Garibaldi-Bataillons über die toten Kumpels, über den sterbenden Adamowitsch, über die totenbleichen Legionäre hinweg, unaufhaltsam, gewaltig. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 292. Eine Niemandslandproduktion, 2025. Literaturangabe. Ich verlas einen Text von Hans Marschwitzer, Araganda. Ein paar Informationen zum Buch und zum Autoren. Hans Marschwitzer nannte sich selbst proletarischer Erzähler. 1890 in Charley, Oberschlesien, geboren, war er Kohlenschlepper, Bergarbeiter, Steinträger. Zwischen 1918 und 1919 beteiligte er sich aktiv an der Revolution. 1920 trat er in die KPD ein. Seit 1924 war er Arbeiterkorrespondent und Mitglied im Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. 1933 floh er in die Schweiz. 1936 war er Offizier der Internationalen Brigaden. Im Jahr 1938 wurde er in Frankreich interniert. 1941 gelang ihm die Flucht in die USA. In New York schlug er sich als Arbeiter durch. 1946 kehrte er nach Deutschland zurück, erst nach Stuttgart, dann nach Babelsberg. Hans Marschwitzer übte verschiedene kulturpolitische Funktionen aus. Er starb 1965 in Potsdam. Araganda ist erschienen in »Die Fahne der Solidarität«, deutsche Schriftsteller in der spanischen Freiheitsarmee 1936 bis 1939, ausgewählt und eingeleitet von Erich Weinert. Berlin Aufbau Verlag 1953. No pasarán. Pasaremos. In den Kasernen, da warten sie. In den Kasernen, da schult man sie. So war es immer und endet nie. In den Kasernen, da warten sie. Von schönen Mädchen, da träumen sie. Die schönen Mädchen verlassen sie. So ist es immer und endet nie. Von schönen Mädchen, da träumen sie. Kommt man sie holen, dann gehen sie. Ob sie auch wollen, das fragt man nie. So war es immer und endet nie. Kommt man sie holen, dann gehen sie. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts jetzt einen Audiotext aus Le Monde Diplomatique, der April-Ausgabe 2025. Wahlen in der Ukraine von Sebastian Gobert. Laut Oleksiy Kovyun, einem der bekanntesten ukrainischen Politikberater, gibt es seit 2022 in der Ukraine keine Politiker mehr und auch keine Wähler. Es gibt nur noch Bürger, die ihre Pflicht gegenüber dem Vaterland erfüllen oder nicht. Vor dem Krieg hat Kovyun dutzende Kandidaten bei ihren Wahlkampagnen unterstützt. In normalen Zeiten hätte er jetzt gut zu tun, die Amtszeit von Volodymyr Zelensky hätte im Mai 2024 geendet, die der Abgeordneten der Werchowna Rada, dem ukrainischen Parlament, im Juli. Und diesen Herbst stünden Kommunal-, Bezirks- und Regionalwahlen an, doch wegen des Kriegsrechts, das seit der russischen Invasion vom 24. Februar 2022 gilt, wurden alle Wahlen auf unbestimmte Zeit verschoben. Kovjun hält es für unangebracht, gegenwärtig über die Durchführung von Wahlen zu diskutieren. Das würde die Einheit des Landes zerstören und den Widerstand gegen die russische Invasion schwächen, sagte er. Diese Meinung teilen laut einer aktuellen Umfrage 62% der UkrainerInnen in den von Kiew kontrollierten Territorien und im Ausland. 19% könnten sich Wahlen für den Fall eines Waffenstillstands vorstellen, 14% finden, es sollte so bald wie möglich gewählt werden. Trotzdem ist das Thema Wahlen in aller Munde. In Washington wie in Moskau stellt man Selenskys Legitimität offen in Frage und behauptet, ihm fehle das Mandat, ein Friedensabkommen zu schließen. In der Ukraine genießt der Staatschef hingegen breite Unterstützung. Nach der Demütigung durch Donald Trump am 28. Februar vor laufenden Kameras ist sie noch gestiegen. Auch die wichtigsten Oppositionsparteien lehnen Wahlen unter dem Kriegsrecht ab. Und trotzdem bereiten sie sich seit Monaten aktiv darauf vor. Davon zeugen die häufigen Meinungsumfragen, mehr Posts in sozialen Netzen oder die diskrete Rekrutierung von WahlhelferInnen. Parallel zu ihren gewaltigen Kriegsanstrengungen macht sich die Ukraine also bereit, ihr politisches Leben wieder aufzunehmen, das bis 2022 ebenso dynamisch wie unvorhersehbar war. Am 9. Mai muss das Parlament wieder darüber entscheiden, ob das Kriegsrecht verlängert wird, wie regelmäßig alle 90 Tage seit 2022. Die damit einhergehende Beschränkung individueller und bürgerlicher Freiheiten wurde von zahlreichen Juristen für rechtens erklärt und wird von einer breiten Mehrheit getragen. Auch weil eine Wahl mit Sicherheits- und Logistikproblemen verbunden wäre, wer sofortige Wahlen fordert, begreift nicht, wie gefährlich die ständigen Bombardements sind oder was es bedeutet, dass viele Gebiete vermint sind, erklärt der Politologe Dmitri Vasilev. Warteschlangen vor den Wahllokalen würde WählerInnen und Wahlhelfer in Gefahr bringen. Unter diesen Umständen könnten online abgehaltene Wahlen eine Alternative darstellen. Befürworter dieser Option wurden allerdings durch eine Reihe von Cyberattacken zum Schweigen gebracht, etwa gegen den Mobilfunkanbieter Kyivstar mit 24 Millionen Abonnenten, dessen Dienste im Dezember 2023 für 2 Tage lahmgelegt wurden, oder gegen das Melderegister im Jahr darauf. Der Krieg hat die Wählerschaft zudem weit verstreut. Rund 7 Millionen UkrainerInnen sind ins Ausland geflohen, die meisten in europäische Länder. Es gibt fast 4 Millionen Binnenvertriebene, was die Erstellung von Wählerverzeichnissen erschwert. Zwischen 2014 und 2022 blieben in der Werchowna Rada 26 der 450 Sitze unbesetzt, um den Verlust der Wahlkreise auf der Krim und im Donbass zu symbolisieren. So könnte man auch mit den Gebieten verfahren, die seit 2022 von Russland besetzt wurden, doch bliebe eine zentrale Frage: Wie können die in diesen Gebieten oder in Russland lebende UkrainerInnen am demokratischen Prozess teilnehmen? Auf der 2014 von Russland annektierten Krim und in den seit 2022 besetzten Gebieten leben Millionen Menschen, die eigentlich Wahlrecht in der Ukraine genießen. Würde man sie auffordern, ihre Stimme abzugeben, würde man sie russischen Repressionen aussetzen. Seit dem 1. Februar 2025 gelten alle, die sich weigern, einen russischen Pass anzunehmen, als Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung, die eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen. Würde die Ukraine diese Bürger allerdings vom Wahlprozess ausschließen, käme das einer offiziellen Anerkennung der Annexionen gleich. Auch die Teilnahme der mehr als 1 Million SoldatInnen muss geregelt werden. Man könnte etwa Wahllokale nahe der Front einrichten oder mobile Wahlurnen einsetzen, aber das würde die Kosten in die Höhe treiben. Die Ukraine wird Mühe haben, diese Hindernisse innerhalb weniger Wochen zu überwinden, selbst wenn ein dauerhafter Waffenstillstand in Kraft treten sollte. Politikberater Kovjun sorgt sich zudem, dass die Propaganda- und Desinformationsmaschinerie der Russen und seit der jüngsten ideologischen Wende auch die der Amerikaner jede Gelegenheit nutzen würde, die Legitimität unserer Wahlen in Zweifel zu ziehen, sollte ihnen das Ergebnis nicht gefallen. Nach 3 Jahren Krieg ist die Wahrscheinlichkeit für ein Ergebnis, das dem Kreml und dem Weißen Haus nicht gefallen würde, ziemlich groß. Die traumatisierte ukrainische Bevölkerung dürfte heute weit weniger empfänglich sein für Argumente zugunsten einer Versöhnung mit Russland als früher. Nach der oben genannten Ipsos-Umfrage, deren Ergebnisse man mit Vorsicht betrachten sollte, weil keine Frontsoldaten befragt werden konnten, lehnen 46% der Befragten alle territorialen Zugeständnisse an Russland ab. Für 11% kommt ein solcher Schritt nur in Bezug auf die Krim in Frage, 59% halten einen militärischen Sieg weiterhin für möglich und 70% sind gegen die Einberufung der 18- bis 25-Jährigen. Gegenwärtig liegen Selenskys Zustimmungswerte bei 72% und er hätte gute Chancen auf eine Wiederwahl, vorausgesetzt er will kandidieren und seine Popularität wird nicht durch neue militärische oder diplomatische Rückschläge geschädigt. Und seine Chancen hängen natürlich auch von einem noch unklaren Feld von Mitbewerbern ab. Bei einigen OppositionspolitikerInnen gilt die Kandidatur bereits als sicher, etwa bei Julia Timoschenko, allukrainische Vereinigung Vaterland, dem Gesicht der Orangenen Revolution von 2004 und beim früheren Staatspräsidenten Petro Poroschenko, europäische Solidarität. Gerechnet wird auch mit der Kandidatur von Juri Boyko. Unter dem Namen Plattform für Leben und Frieden führt er die Parlamentsfraktion derjenigen Kräfte, die traditionell für gute Beziehungen zu Russland eintreten und die sich im April 2022 nach der Flucht oder dem Ausschluss ihrer russlandfreundlichsten Mitglieder neu formiert haben. Anders als die 11 politischen Parteien, aus denen die Plattform hervorging und die im März 2022 verboten wurde, besteht die Fraktion im Parlament fort. Die große Unbekannte bei den Wahlen ist die Armee, die zweifellos die politische Zukunft der Ukraine beeinflussen wird. Valery Salushny, der beliebte frühere Oberkommandierende der Streitkräfte und seit März 2024 Botschafter in Großbritannien, dürfte den lauten Forderungen aus dem Volk nachgeben und in die Politik einsteigen, erwartet der Politologe Vasilev. Unklar bleibt allerdings, ob er bei Präsidentschaftswahlen gegen Selenskyj antreten oder lediglich ein Abgeordnetenmandat anstreben würde. Kein Kandidat wird ein anderes diplomatisches Vorgehen vorschlagen als das des gegenwärtigen Präsidenten. Alle sind sich darüber einig, weiterhin bei den USA um Unterstützung zu werben, um die transatlantische Solidarität zu sichern und zugleich territoriale Zugeständnisse ebenso abzulehnen wie eine Friedenslösung ohne westliche Sicherheitsgarantien. Seit 2022 beschränkt die Opposition ihre Kritik auf die Art und Weise der Mobilisierung, die Rotationsregeln für Frontsoldaten, den Kampf gegen die Korruption, die Wirtschaftsreformen und in jüngster Zeit die Aushandlung des US-ukrainischen Deals über die Ausbeutung der ukrainischen Bodenschätze. Diese Meinungsverschiedenheiten könnten demnächst wieder in den Vordergrund rücken. Das zeigt der Fall Poroschenko. Mitte Februar verhängte Selenskyj Sanktionen gegen seinen Amtsvorgänger, gegen den seit seiner Wahlniederlage 2019 diverse Gerichtsverfahren liefen. Das bedeutet zwar nicht, dass Poroschenko nicht zur Wahl antreten darf, untersagt ihm jedoch den Zugriff auf sein Vermögen und lähmt die wirtschaftliche Tätigkeit seiner Unternehmen. Dieses Vorgehen deutet darauf hin, dass sich die Exekutive auf Wahlen vorbereitet und die Justiz erneut instrumentalisiert, um gegen politische Gegner vorzugehen. Poroschenko reagierte darauf, indem er in einem Interview mit der Bild-Zeitung vom 18. März Selenskyj beschuldigte, dieser würde Freiheit und Demokratie angreifen und das Land in Richtung Diktatur bewegen. Er schmeichelt Trump und fordert einen militärischen Strategiewechsel, um die Zahl der Opfer zu minimieren. Die öffentliche Kritik Poroschenkos an seinem Rivalen ist ebenfalls ein Zeichen dafür, dass der Wahlkampf bereits eröffnet ist. Aus dem Französischen von Claudia Steinitz. Sébastien Gobert ist Journalist. Kasten. Das demografische Problem. Von Philippe Descamp. Zwischen der Unabhängigkeit 1991 und der russischen Invasion 2022 war die Einwohnerzahl der Ukraine bereits um mehr als 10 Millionen zurückgegangen. Der Krieg hat die Entvölkerung des Landes weiter beschleunigt. 1992-93 erreichte die Bevölkerungszahl mit 52 Millionen einen Höchststand. In den darauffolgenden Jahren ging die Geburtenrate jedoch stark zurück und lag 2019 bei nur noch 1,14 Kindern pro Frau. Die Ukraine hat europaweit zudem eine der geringsten Lebenserwartungen bei Geburt. 2019 lag sie für Männer bei 68,4 Jahren, für Frauen bei 78,3. Hinzu kam eine starke Immigration. Anfang 2022 hatte die Ukraine nur noch 41 Millionen Einwohner, die 2 Millionen auf der annektierten Krim nicht mitgezählt. Laut UN hat das Land seither weitere 10 Millionen Einwohner verloren. Man kann damit rechnen, dass ein Großteil der 6,7 Millionen ins Ausland Geflüchteten nach Ende des Kriegs zurückkehrt. Aber wegen der vielen Kriegstoten und der Bevölkerungsbewegungen wird es sicher neue geburtenschwache Jahrgänge geben. Solche Überlegungen spielen sicher auch eine Rolle bei der Entscheidung, Männer unter 25 nicht an die Front zu schicken. Meist wird der Verlust der östlichen Gebiete an der Fläche gemessen, noch schwerer wiegt er aber im Hinblick auf Bodenschätze und Menschen. Vor Februar 2022 lebten 11 Millionen Menschen in den Oblasten Cherson, Saporischja, Donetsk, Lugansk, Sewastopol und Krim. Die drei letzteren sind gegenwärtig vollständig unter russischer Kontrolle, die anderen drei teilweise. In dem von Kiew kontrollierten Gebiet leben wohl höchstens noch 30 Millionen Menschen. Forellen Unterschied zwischen Chinesen und Europäern? Sehen Sie, das ist das intellektuelle Problem. Die Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland für die erste Maihälfte im Jahr 2025. Gestern war der 1. Mai, da gab es jede Menge Demos, unter anderem auch wie jedes Jahr die große DGB-Demo. Die 1. Mai-Demo hier in Barcelona war dieses Jahr relativ klein. Ungefähr 5000 Teilnehmer gingen am späten Vormittag die Via Laietana runter und forderten weniger Arbeit bei vollem Lohnausgleich nach dem Motto: Das Leben ist zum Genießen da. La vida es para disfrutarla. Es ging um eine Arbeitszeitverkürzung auf 37,5 Stunden pro Woche, die die großen Gewerkschaften, die Mehrheitsgewerkschaften, Comisiones Obreras und UGT, von der Regierung fordern und die Regierung auffordern, besonders auf die Rechtskatalanisten von Junts Druck zu machen, um das im Parlament schon eingebrachte Gesetz zu unterschreiben, das, wie gesagt, die Arbeitszeit neu festlegt. Das war die Hauptforderung, neben vielen anderen: Recht auf Wohnen, Recht auf mehr Urlaub und Recht auf einen Arbeitsplatz überhaupt, eine Erhöhung der Minimallöhne und so weiter. Aber wie gesagt, die Arbeitszeitverkürzung war dieses Jahr die große Hauptforderung der spanischen offiziellen Mehrheitsgewerkschaften. In Deutschland ist die Situation fast umgekehrt. Hier fordern die Gewerkschaften, die wöchentliche Arbeitszeit nicht zu verlängern. Starke klassenkämpferische Blöcke auf den DGB-Demonstrationen am 1. Mai, das schreibt Frau Susanne Knütter in ihrem Artikel in der Ausgabe vom 2.5.2025 in der Jungen Welt. Gewerkschaftsbasis fordert Abrüstung und Frieden für Palästina. Insgesamt 310.000 Teilnehmer. Bundesweit meldete der Deutsche Gewerkschaftsbund am Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse für seine gut 420 Veranstaltungen und Kundgebungen Land auf Land ab. Von Eskalationen, wie im letzten Jahr etwa in Berlin und Stuttgart, wo antikapitalistische und pro-palästinensische Gewerkschafter teils gewaltsam am Demonstrieren gehindert und von DGB-Demonstrationen ausgeschlossen worden waren, war bis Junge Welt Redaktionsschluss nicht bekannt. Es könnte an der Zusammensetzung der Demonstrationen gelegen haben. In Berlin, wo laut Gewerkschaftsbund insgesamt 11.000 Menschen am DGB-Zug teilgenommen haben, war der klassenkämpferische Block etwa genauso groß wie alle Blöcke der Einzelgewerkschaften zusammen. In Nürnberg war die revolutionäre Demonstration, die gleichzeitig mit der des DGB stattfand, nach Angaben von Junge Weltbeobachtern größer. In Dresden machte der Palästina-solidarische Block etwa ein Drittel des DGB-Zuges aus. In Stuttgart und Frankfurt am Main, wo Junge Welt vor Ort war, ist die Beteiligung von migrantischen und klassenkämpferischen linken Gruppen traditionell sehr stark, so auch in diesem Jahr. Das spiegelte sich in den Inhalten wider, zumindest entlang des Demozugs. Neben der Forderung nach bezahlbaren Wohnungen, guten Löhnen und Investitionen in Bildung war das zentrale Thema vieler Demonstrationsteilnehmer die Forderung nach Frieden und Abrüstung. Auf Transparenten und in Sprechchören hieß es: Friedensfähig statt kriegstüchtig. Deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden auf der ganzen Welt und immer wieder Free, Free Palestine, wie Junge Welt aus Köln berichtet wurde. Vereinzelt fanden die Positionen Widerhall in den Stellungnahmen von zumeist lokalen Gewerkschaftsfunktionären. Die IG Bau Köln forderte auf einem Banner: bezahlbarer Wohnraum statt Rüstung. Der Vorsitzende des DGB-Stadtverbandes Köln, Wittich Rossmann, verlangte in seiner Ansprache auf der zentralen Kundgebung: Es darf keine weiteren Bomben auf die Kinder von Gaza geben. Hinsichtlich der sogenannten Zeitenwende rief er: Wir dürfen Russen nicht als Erbfeinde betrachten. Und weiter: Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Stattdessen forderte Rossmann mehr Steuern für Reiche. Seine Parole: Verprügelt die Reichen und streichelt die Armen. In Frankfurt am Main sei der Palästina-solidarische Block bei der Ankunft zur zentralen Kundgebung auf dem Römer von dem dortigen DGB-Vorsitzenden begrüßt worden. Auf die Bühnen der Gewerkschaftsspitzen hat es Staats- und Systemkritik aber erwartbar nicht geschafft. DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi kritisierte bei der zentralen Mai-Kundgebung in Chemnitz die Angriffe auf den 8-Stunden-Tag. Der Verdi-Vorsitzende Frank Wernicke verteidigte den freien Sonntag. IG-Bauchef Robert Feiger forderte endlich eine klare Mietobergrenze und lobte, dass nun endlich die Schuldenbremse gelockert werde. Es stünden 500 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung. Die GEW, das ist die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Lehrer und so weiter, nutzte den 1. Mai, um einmal mehr zu fordern, dass aus dem jüngst beschlossenen Sondervermögen mindestens 130 Milliarden Euro zusätzlich für den Bildungsbereich bereitgestellt werden. Dass dieser vermeintliche Heilsbringer Sondervermögen mit der Möglichkeit zur grenzenlosen Aufrüstung bezahlt wurde, blendete die Gewerkschaftsspitzen, ebenso erwartbar, auch am Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse aus. Radio Contrabanda, Niemandsland. Zum Thema 8. Mai gibt es ein Interview mit Frau Christiane Reimann, die ist Mitorganisatorin der Initiative 8. Mai und die widmet sich der Würdigung der Befreiung Deutschlands vom Faschismus vor 80 Jahren. Warum haben Sie, so eine Frage des Interviewers Mark Bebenroth, warum haben Sie sich für Ihre Kundgebung beim sowjetischen Ehrenmal am Berliner Tiergarten den 3. Mai ausgesucht? Antwort: Am 8. Mai finden traditionell ganz wichtige und tolle Veranstaltungen statt, in vielen Klein- und Mittelstädten sowie die Veranstaltungen in Berlin. Da wollten wir auf keinen Fall irgendwie ins Gehege kommen. Deshalb haben wir uns für den 3. Mai und das Herz von Berlin entschieden, wo wir mit Blick auf Reichstag und Brandenburger Tor laut Danke sagen wollen. Frage: An welche Auflagen müssen Sie sich halten? Antwort: Wie erwartet ist das Tragen des Sankt-Georgs-Bands ausschließlich Veteranen erlaubt. Pro 25 Teilnehmer darf eine russische bzw. sowjetische Fahne gezeigt werden. Insgesamt bleiben die Auflagen eine Sauerei. Aber wir werden davon nicht unsere Veranstaltung abhängig machen. Frage: Sie haben Redebeiträge sowie Videobotschaften angekündigt. Wer wird zu hören sein? Antwort: Wir kriegen unter anderem eine Videobotschaft aus Wolgograd, ehemals Stalingrad, und eine von Lyudmila Sirota, der 95-jährigen Überlebenden der Leningrader Blockade durch die deutschen Truppen. Die beiden Städte stehen für diesen grausamen Überfall sowie die spätere Befreiung. Eine Grußbotschaft des Vizeleiters des Europa-Instituts der Russischen Akademie der Wissenschaften gibt es ebenfalls. Und mit Egon Krenz wird der letzte Repräsentant des einzigen deutschen Staates reden, dessen Armee nie Krieg geführt hat. Frage: In einer Handreichung gibt das Auswärtige Amt Veranstaltern zu verstehen, russische und belarussische Vertreter nicht einzuladen. Warum bezeichnen Sie das als rassistisch und sprechen von Russenhass? Antwort: Das ist rassistisch, weil es an den uralten Antislawismus anknüpft. Russenhass wird hier dadurch geschürt, dass man Vertreter des Nachfolgestaats der Sowjetunion und auch den weißrussischen Botschafter explizit ausschließt. Das ist eine Form von mindestens Geringschätzung, eher Feindseligkeit. Ohne Feind keine Aufrüstung. Frage: Sie werben für gute Nachbarschaft mit dem heutigen Russland. Was hat das aus Ihrer Sicht mit den Leistungen und großen Opfern der Sowjetunion, der sowjetischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg zu tun? Antwort: Wenn wir über das Verhältnis zu Russland oder Weißrussland reden, ohne den rassistischen Vernichtungs- und Versklavungskrieg, der von Deutschland ausgegangen ist, im Hinterkopf, dann handeln wir nicht verantwortungsbewusst. Jetzt werden wir wieder in eine Phase der Hochrüstung und Feindschaft geleitet. Dabei ist ein gutes Verhältnis zu Russland konstitutiv für eine europäische Friedensordnung. Im Kalten Krieg zwischen NATO und Sowjetunion gab es Hochrüstung und ständige Spannungen. Als endlich im Helsinki-Prozess ein neuer Weg beschritten wurde, war Abrüstung möglich. Vereinbarungen wurden geschlossen, Handel und gegenseitiger Austausch aufgenommen. Frage: Wie stellen Sie sich einen ähnlichen Prozess vor mit kapitalistischen EU-Staaten und einem kapitalistischen Russland in verschärfter Konkurrenz um Rohstoffe, Handelsrouten und Marktanteile? Antwort. Selbstredend gibt es widerstreitende Interessen zwischen imperialistischen Zentren, wobei man diskutieren kann, welchen Charakter Russland hat. Frieden ist auch zwischen kapitalistischen Staaten möglich, bei latenter Kriegsgefahr im Rahmen imperialistischer Konkurrenz. Aber die muss man versuchen zu neutralisieren, durch Abkommen, durch Diplomatie, durch ein gegenseitiges, vorteilhaftes Verhältnis. Frage. Welche Bedingungen müssten dafür erfüllt sein? Antwort. Die Sicherheitsinteressen eines jeden Staates müssten berücksichtigt werden. Das steht so auch im 2+4-Vertrag, der die Grundlage der deutschen Einheit war. Zweitens muss man sich im Klaren darüber sein, welche Vorteile viele Staaten durch Rüstungskontrolle und Abrüstung hätten. Und die letzte Frage lautet, Privatunternehmen hätten große Nachteile? Antwort. Der Rüstungssektor hätte dadurch Nachteile, ja. Das nützt dem Frieden, aber das Kapital war immer schon erfinderisch, wenn es um neue Profitquellen geht. An dieses Interview zur Friedensdemo anknüpfend werfen wir natürlich direkt einen Blick auf die Ostfront. Da schreibt Herr Reinhard Lauterbach, ebenfalls in der Jungen Welt, am heutigen 2.5., einen Artikel zum Thema Drohung zum 1. Mai, Thema Ukraine-Krieg. Selenskyj zieht Angriff auf Moskauer Siegesparade in Betracht. Rohstoffabkommen mit USA unterzeichnet. Die Ukraine droht Russland indirekt mit einem Angriff auf die bevorstehende Siegesparade am 9. Mai. Präsident Volodymyr Selenskyj sagte am Mittwochabend, Russland fürchte zu Recht einen solchen Schlag gegen das symbolische Ereignis. Der Vorsitzende des Parlamentsausschusses für nationale Sicherheit, Roman Kostenko, sagte, die Armee sei zu einem solchen Angriff technisch bereit, wenn sie den Befehl hierzu erhalte. Derselbe Kostenko hatte vor einigen Tagen auch gesagt, die Ukraine behalte sich auch dann das Recht zu Drohnenangriffen auf das russische Hinterland vor, wenn für die Front ein Waffenstillstand vereinbart werden sollte. Interessant. Den Vorschlag Russlands für eine dreitägige Waffenruhe vom 7. bis zum 10. Mai lehnte Selenskyj ab. Wenn, dann müsste es eine solche Waffenruhe mindestens 30 Tage geben, besser noch 2 oder 3 Monate. Der US-Propagandasender Radio Liberty hatte Ende April unter Berufung auf europäische Diplomaten berichtet, Selenskyj wolle mit seinem Vorschlag einer längeren Waffenruhe insbesondere Zeit gewinnen, damit Truppen aus EU-Ländern und Großbritannien eine Kontrolle über den Luftraum der westlichen Ukraine einrichten und den Flughafen in Lwów als Umschlagplatz für Nachschub und Waffen vorbereiten könnten. Allerdings sehen sich die EU-Staaten, die an der Mission teilnehmen wollen, vor der Schwierigkeit, dass die USA zumindest bisher nicht bereit sind, den Schutz von Artikel 5 des NATO-Vertrages auf eine solche Stabilisierungsmission, wie sie es nennen, auszudehnen. Naja, währenddessen geht das Morden und Abschlachten weiter. In der Nacht zum Donnerstag griffen russische Drohnen die Städte Odessa, Charkiw und Dnipro an. In Odessa wurden 2 Menschen getötet, in Charkiw einer. Wenige Stunden danach kamen am Donnerstag Vormittag beim Einschlag einer Drohne auf dem zentralen Marktplatz der Stadt Oleschki im russisch besetzten Teil des Gebietes Cherson 7 Menschen ums Leben. 20 weitere wurden verletzt. Russland beschuldigte die Ukraine, den Angriff verübt zu haben. Kiew nahm bis zum Mittag keine Stellung zu dem Vorfall. An der Front machen die russischen Truppen weiter kleinere Geländegewinne, vor allem südöstlich der Städte Kostjantynkiwa im Donbass. Währenddessen haben die Ukraine und die USA das seit Monaten umstrittene Rohstoffabkommen offenbar unterzeichnet. Unklar blieb allerdings bisher, ob es sich nur um eine erneuerte Version des Rahmendokuments vom Februar handelt oder ob es konkretere Vereinbarungen gibt. Einstweilen spricht einiges für das Erstere. Dabei sind die Konditionen offenbar für Kiew günstiger geworden. Die USA haben offenbar davon abgesehen, die Militärhilfe unter Präsident Joe Biden als fiktiven US-Beitrag für den zu gründenden Investitionsfonds in Rechnung zu stellen. Sie halten sich aber offen, künftige Waffenlieferungen an Kiew auf das Abkommen anzurechnen. Damit ist implizit gesagt, dass diese Lieferungen weitergehen sollen, nur nicht mehr als Spende, sondern als Verkauf. Auch die zeitlich unbegrenzte Dauer des Vertrages wurde auf 10 Jahre eingegrenzt. Danach könnte die Ukraine mit ihren Rohstoffen theoretisch wieder machen, was sie will. Allerdings verlangen die USA ein Vorkaufsrecht auf alle neu zu vergebenden Rohstoffkonzessionen und auf die dort zu gewinnenden Produkte. Unklar bleibt unter diesen Voraussetzungen, ob der Vertrag mit den Absichten der Ukraine, der EU beizutreten, vereinbar ist. werfen wir einen Blick in eine andere Tageszeitung, in die Taz. Da gibt es eine Meldung vom Verfassungsschutz. AfD ist gesichert rechtsextremistisch. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die AfD als sicher rechtsextrem ein. Bereits seit März 2021 beobachtet das Amt die Partei als Verdachtsfall. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD, also wie gesagt, als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Der Inlandsgeheimdienst teilte mit, der Verdacht, dass die Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtete Bestrebungen verfolge, habe sich bestätigt und in wesentlichen Teilen zur Gewissheit verdichtet. Das in der Partei vorherrschende ethnisch-abstammungsmäßige Volksverständnis ist nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar, teilte die Sicherheitsbehörde mit. Es ziele darauf ab, bestimmte Bevölkerungsgruppen von einer gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe auszuschließen. Konkret betrachtet die AfD zum Beispiel deutsche Staatsangehörige mit Migrationsgeschichte aus muslimisch geprägten Ländern als nicht gleichwertige Angehörige des durch die Partei ethnisch definierten deutschen Volkes, heißt es in der Mitteilung des Inlandsgeheimdienstes. Äußerungen und Positionen der Partei und führender AfD-Vertreter verstießen gegen das Prinzip der Menschenwürde, erklärten die Vizepräsidenten der Behörde Sinan Sellen und Silke Willems. Dies sei maßgeblich für die nun getroffene Einschätzung. Das Bundesamt hatte die AfD seit März 2021 als rechtsextremistischen Verdachtsfall beobachtet. Dazu durfte der Inlandsgeheimdienst auch nachrichtendienstliche Mittel wie V-Leute, Observationen und die Auswertung öffentlicher sowie nicht öffentlicher Quellen nutzen. Dies hatte das Oberverwaltungsgericht Münster bestätigt. Mit der Einstufung als gesichert rechtsextremistisch gelten aus Sicht des Bundesamtes verfassungsfeindliche Bestrebungen auch in der Bundespartei als erwiesen. Auf Landesebene ist die AfD bereits in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Bei der Bundestagswahl am 23. Februar hatte die AfD deutlich zugelegt. Mit 20,8% ist sie nach der Union zweitstärkste Fraktion im Parlament. Bei der anstehenden schwarz-roten Bundesregierung ist sie die größte Oppositionsfraktion. Einen Blick auf die Pressefreiheit wirft die Taz in ihrer Ausgabe vom heutigen 2. Mai. Da heißt es, Rangliste der Pressefreiheit, Medien stehen weltweit immer mehr unter Druck. Die Freiheit der Presse ist weltweit unter Druck. Reporter ohne Grenzen zeichnet ein düsteres Bild. Nur in einigen Staaten Europas ist die Lage noch gut. Berlin. Die weltweite Lage der Pressefreiheit ist Reporter ohne Grenzen, ROG, zufolge auf einem historischen Tiefstand. Das zeigt die Rangliste der Pressefreiheit, die die Journalistenvereinigung am Freitag in Berlin veröffentlicht hat. In 90 von 180 Ländern sei die Situation für Medienschaffende schwierig oder sehr ernst. Neben einer fragilen Sicherheitslage und zunehmendem Autoritarismus mache vor allem der ökonomische Druck den Medien weltweit zu schaffen. Nur in 7 Ländern sei die Lage als gut einzuschätzen. Diese liegen alle in Europa. Während Norwegen seinen ersten Platz gegenüber dem Vorjahr verteidigte, rutschte Deutschland um eine Position zurück auf Rang 11 auf zufriedenstellend. Auf den 2. Platz schaffte es Estland, 2024 Rang 6, gefolgt von den Niederlanden, 2024 Rang 4. Reporter ohne Grenzen bewertet seit 2002 für die Rangliste der Pressefreiheit regelmäßig die Lage in einem Land oder Territorium in den Kategorien Politik, Recht, Wirtschaft, Soziokultur und Sicherheit. Dafür stehen nach einem Punktesystem die 5 Kategorien gut, zufriedenstellend, erkennbare Probleme, schwierig und sehr ernst. ROG-Geschäftsführerin Anja Osterhaus betonte, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebe nun in Staaten, in denen die Lage der Pressefreiheit als sehr ernst eingestuft werde. Sehr ernst heißt hier miserabel. Die Analyse zeige zudem, dass sich Medienschaffende und Redaktionen in allen Teilen der Welt zunehmend zwischen dem Streben nach redaktioneller Unabhängigkeit und ihrem wirtschaftlichen Überleben aufreiben. In fast einem Drittel der Länder mussten Redaktionen im vergangenen Jahr aus wirtschaftlichen Gründen schließen. Häufig ging der wirtschaftlichen Schieflage extremer Druck durch die Behörden voraus, heißt es in der Analyse. In 160 von 180 beobachteten Ländern schafften es Medien nur mit Schwierigkeiten oder überhaupt nicht, stabil zu wirtschaften. In 46 Staaten konzentriere sich Medienbesitz in den Händen weniger Eigentümer. In manchen Ländern, etwa in Russland, Platz 171, 2024 162, werde die Medienlandschaft vom Kreml oder von kremlnahen Oligarchen kontrolliert. In Ländern wie Ungarn, 68. Rang, mische sich der Staat durch die Zuteilung oder den Entzug von Anzeigen aktiv in die journalistische Arbeit ein. Kritik gibt es auch an der weitgehend unregulierten Marktdominanz großer Tech-Unternehmen und deren Social-Media-Plattformen wie X. Sie vereinten den Großteil der Werbeeinnahmen auf sich. Die gefährlichste Region weltweit für Medienschaffende bleibt laut Reporter ohne Grenzen die Region Nahe Osten und Nordafrika. In Gaza wurden demnach seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023, Achtung, fast 200 Journalistinnen und Journalisten bei Angriffen der israelischen Armee getötet. Fast 50 im Kontext mit ihrer Arbeit. Auch in Deutschland bewegten sich viele Medienschaffende in einem zunehmend feindlichen Arbeitsumfeld, so Reporter ohne Grenzen. Vor allem Journalistinnen und Journalisten, die sich mit rechtsextremen Milieus und Parteien wie der AfD beschäftigten, seien 2024 gefährdet gewesen. Und die letzte Meldung in diesem Katastrophenblock widme ich der sogenannten revolutionären 1. Mai-Demo in Berlin-Kreuzberg. Die ist nämlich am Abend in Berlin-Neukölln nahezu ohne Zwischenfälle beendet worden. Die OrganisatorInnen sprachen von mehr als 30.000 TeilnehmerInnen. Es wäre die größte Beteiligung in der Geschichte der Demo, die seit 1988 zum Tag der Arbeit durch Berlin zieht. Und es war wohl die friedlichste. Die Polizei spricht von 10.000 Teilnehmenden. Schon ab 16.30 Uhr herrschte Partystimmung vor der Bühne am Südstern, auf der mehrere Deutsch-Rap-Crews auftraten, darunter PTK und Sechser von Teute Records. Im Publikum, im Schnitt 20 Jahre alt, tanzten gut trainierte junge Männer, einige mit Insignien kommunistischer Jugendgruppen, im Moshpit. Ruhig wird es auf dem Platz, als eine Rede von unserer Freundin und Genossin Daniela Klette angekündigt wird, die aus unerfindlichen Gründen nicht hier sein kann. Ein Vermummter trägt die Grußbotschaft der Inhaftierten vor, in der Klette sagt: Wirkliche Befreiung ist nur durch die Überwindung von Kapitalismus und Patriarchat zu erreichen. Applaus brandet auf, als sie einen Stopp deutscher Waffenlieferungen nach Israel fordert. In Deutschland finde Sozialabbau zur Finanzierung der Militarisierung statt, so Frau Klette. Doch es gebe Mauern, die das Denken gefangen halten. Schließlich sendet sie Grüße an linke Inhaftierte und sagt in Richtung ihrer untergetauchten Genossen der RAF: Liebe und Kraft für Volker und Burkhard. Ab 18 Uhr steht die Demo zum Abmarsch bereit. Vorneweg der antimilitaristische Block vom Bund der KommunistInnen, dicht an dicht stehend. Alle mit roter Fahne über der Schulter. Die meist sehr jungen GenossInnen vertreiben sich die Zeit mit dem Singen von Arbeiterliedern. Seht ihr die Fahnen wehen und die Internationale halt es über den Südstern. Vor dem Block posieren aufgestylte Partygirls für ihre Insta-Stories. Von einem Wohnhaus steigen Raketen in die Höhe, das wird mit Applaus belohnt. Hoch die internationale Solidarität, hallt es aus dem roten Block. Kurdische Jugendliche rufen PKK, PKK und halten Banner mit dem Porträt von Öcalan hoch. Roter Rauch weht aus dem Block. Erst 18.45 Uhr setzt der Zug sich langsam in Bewegung. Wie zuvor angekündigt, hält sich die Polizei, die mit etwa 3.000 Einsatzkräften vor Ort ist, von Beginn an zurück, begleitete die Demo nur nach vorne und von hinten, verzichtete auf ein seitliches Spalier. Vermummung und Pyrotechnik wurde vorab als Eingriffsgrund ausgeschlossen. Im Ergebnis gibt es einen Demozug, der sich eine Dreiviertelstunde zieht, ohne dass irgendwo Polizei zu sehen ist. Die Deeskalationsstrategie der Polizei hat ausgerechnet unter einem schwarz-roten Senat ihren Höhepunkt erreicht. Andererseits, von der Militanz früherer Jahre ist auch nichts mehr übrig. Heute protestiert Alicia Conejero für bezahlbare Wohnungen in Barcelona. Die Mieten in ihrer Heimatstadt sind in den letzten 10 Jahren um ca. 70% gestiegen, laut Stadtverwaltung. Vor allem in Spaniens Touristenhochburgen treibt die Wohnkrise landesweit Zehntausende auf die Straße. Mich machen die Touristenwohnungen wirklich wütend, denn durch sie stehen für uns Einheimische die Ferienwohnungen nicht mehr zur Verfügung. Die Rentnerin macht sich Sorgen um ihre Stadt. Junge Menschen könnten sich hier keine Zukunft mehr aufbauen, sagt sie. Die Einwohner teilten sich Barcelona schon lange gefühlt mit der ganzen Welt. Millionen Touristen kommen jedes Jahr. Und auch bei Expats, die länger bleiben, ist die Stadt beliebt. Wohnraum wird immer knapper und teurer. Einwohner aus ihren Vierteln verdrängt. Sozial Schwächere trifft das besonders hart. Deshalb hat die Stadt Barcelona 54 solcher Wohnungen aus recycelten Schiffscontainern gebaut, um Wohnungssuchende wie Nadia temporär aufzufangen. In meiner alten Wohnung wollten sie den Mietvertrag nicht erneuern. Es ging da nicht um Mietschulden oder so. Das ganze Gebäude wurde von Investoren, Geierfonds, gekauft, um es für Touristen herzurichten. Unser Zuhause. Meine Kinder hatten dort ihre Zimmer, sind dort zur Schule gegangen. Seit 2 Jahren lebt Nadia Chaibi Kaduri hier mit ihren beiden Kindern. Es ist ein Dach über dem Kopf, immerhin. Sie arbeitet in der Übersetzungsbranche, doch als Alleinerziehende mit nur einem Gehalt habe sie hier keine Chancen auf eine normale Wohnung, sagt sie. Ich arbeite mit Kollegen aus vielen verschiedenen Ländern. Und klar, die Preise, die die zahlen können, sind extrem lukrativ für Vermieter. Deshalb vermieten die ihre Wohnung nicht für 1.000 Euro im Monat an mich und meine Kinder, wenn ein Tourist dafür um die 3.000 Euro bezahlen kann. Und das machen die. Die Stadt Barcelona bekommt die Wohnungskrise seit Jahren nicht in den Griff. Die Tourismusbranche dagegen boomt. Deshalb hat sich die Stadtverwaltung nun zu einem radikalen Schritt entschlossen. Die stellvertretende Bürgermeisterin Laia Bonet ist stolz, dass Barcelona als Pionier in ganz Europa in dieser existenziellen Notlage ein Ultimatum stellt. November 2028. Von diesem Moment an bräuchte jede weitere touristische Vermietung von Wohnungen eine neue Lizenz. Aber wir sagen, in Barcelona wird es die nicht mehr geben. 10.000 Wohnungen sollen so zusätzlich frei werden. Paula Ginestar vermietet selbst eine Wohnung an Touristen. Komm rein. Willkommen. Sie ist gegen das Ultimatum der Stadt. Für sie und ihren Partner sei die Wohnung eine zusätzliche finanzielle Absicherung. Was da gemacht wird, ist Missbrauch. Wir werden quasi enteignet. Denn Paula würde ab 2028 keine neue Lizenz bekommen. Sie findet das ungerecht. Die Stadt müsste zwischen kleinen privaten Vermietern und großen Unternehmen, die mit hunderten Wohnungen spekulieren, unterscheiden. Grundsätzlich sieht sie aber auch Handlungsbedarf. Die Mieten sind abgedreht. Hier in Barcelona, in Madrid, auch in Valencia fängt das jetzt an. Es ist einfach verrückt. Aber ich glaube wirklich nicht, dass die Ferienwohnungen daran schuld sind. Nebenan in der Reinigung sieht man das ähnlich. Bettwäsche und Handtücher der vielen Touristen sind für Yadisa Duya Yamani ein lukratives Geschäft hier im beliebten Bezirk Poble-Sec. Darauf möchte sie nicht verzichten. Weil sie alles in 24 Stunden haben wollen. Und das ist, was mich interessiert. Dass alles in 24 Stunden gemacht werden soll oder in einer Stunde. Dann verlange ich doppelt oder dreifach so viel. Und das rechnet sich für mich. Tourismus ist ein Geschäft mit Nebenwirkungen. Das Arbeiterviertel Poblenou liegt 20 Minuten vom Zentrum entfernt. Lukrative Lage. Deshalb ist es auch kein Arbeiterviertel mehr. Aber mit weniger als 2.000 Euro netto Durchschnittsgehalt können viele die Wohnung nicht mehr bezahlen. Deshalb unterstützt Rentnerin Alicia Conejero das Ultimatum 2028. Für jemanden mit einem spanischen Gehalt ist es unmöglich, so eine Wohnung zu mieten. Außerdem werden die Wohnungen nicht Langzeit vermietet, eher saisonal, für 11 Monate. Das bedeutet, dass die Miete nach 11 Monaten auch erhöht werden kann oder man wird rausgeworfen. Alicia hat Glück. Sie wohnt in einem von 3 Gebäuden der Wohngenossenschaft Sostre Civic, finanziert durch Mitglieder- und Projektgelder. Die Genossenschaft bietet lebenslanges Wohnrecht ohne Mieterhöhungen. Sie zahlt für eine kleine Wohnung ca. 600 Euro. Weitere Wohnhäuser seien geplant, um die Krise in den Griff zu bekommen. In 3 Jahren sind hier 4 Kinder geboren, 4 Babys. Das leuchtet ein. Die jungen Bewohner können hier ihr Leben planen. Sie haben die Sicherheit, dass sie hier nicht rausgeworfen werden. Sie können leben und vor allem können sie die Wohnung hier zahlen. Alicia hofft, dass Barcelona ein Zuhause für seine Einwohner bleibt. Touristen seien natürlich weiter willkommen. Die Stadt kämpft um ihr Gleichgewicht. Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die erste Maihälfte. Sant Jordi. Mit dem Fest der Bücher und Rosen hatten wir das letzte Niemandsland beendet mit dem gleichen Thema. Beginnen wir das Neue. Un Sant Jordi Descomunal, ein ungeheurer Sant Jordi-Tag, titulierte die in Barcelona erscheinende Tageszeitung El Periódico. Über 2 Millionen verkaufte Bücher und 26 Millionen Euro Umsatz. Natürlich auch wieder Dutzende, nein, 100 Millionen verkaufter Rosen. Und die Liste der Namen der meistverkauften Bücher bzw. ihrer Autoren ist auch schon bekannt und komplett. Javier Cercas, Xavier Bosch und Maria Dueñas führen die Bestsellerliste der meistverkauften Bücher an diesem Tag an. Hochaktuell natürlich der katalanische Autor Javier Cercas mit seinem neuen Buch über den jüngst verstorbenen Papst, El Loco de Dios en el Fin del Mundo, der verrückte Gottes am Ende der Welt. Ein Sachbuch, die Nummer 1 auf der Verkaufsliste. Bei der Belletristik oder Fiktion, Por si un día volvemos, falls wir eines Tages zurückkommen, von Maria Dueñas, dieser Titel, ist hier auf der Rangliste an erster Stelle vermerkt, in Castellano, in spanischer Sprache. In katalanischer Sprache dominiert das Buch Diagonal Manhattan von Xavier Bosch. Wir von Contrabanda FM waren wie jedes Jahr mit einem Stand am unteren Ende der Rambla, dieses Jahr zwischen der Bibliothek Andreonin und dem majestätischen, leerstehenden und verschlossenen Gebäude des Teatre Principal, jenes Musentempels aus vergangenen goldenen Zeiten des spanischen Imperiums. Da war unser Stand. Unsere Teilnahme an dem kommerziellen Sant Jordi Bücherverkaufsrummel hat wie jedes Jahr 2 Ziele. Uns als freien Radiosender in Barcelona bekannt zu machen und unsere Infoblätter, T-Shirts, Stofftaschen und Button zum Verkauf anzubieten und seit letztem Jahr natürlich unser Buch. Radio Contrabanda, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Una voz libre en un mundo poco libre. Die 35-jährige Geschichte unseres Senders in Buchform. 320 Seiten mit vielen Fotos und Abbildungen und mit dem Autor, also mit mir selber, persönlich am Stand. Immerhin haben wir am vergangenen Mittwoch, dem 23. April, 12 Exemplare unseres Buches verkauft. 3-mal wurde ich um eine Widmung gebeten, beziehungsweise um mein Autogramm im Buch. Die Stimmung wie immer wunderbar, aber dieses Jahr noch besser. Ein Meer aus Menschen zog durch die Straßen, die Rambla rauf und runter, den Paseo de Gracia, den Paseo San Juan und in vielen anderen Straßen. Interessant, es kamen zum Contrabanda-Stand ehemalige Radiomacher, ein Mann, der 1992 eine Sendung hatte, Rockers FM, er brachte mir altes Material mit, Poster und Zeitungsartikel in einer Mappe. Dann eine kroatische Familie, die zurück zu ihrem Kreuzfahrtschiff schlenderte und uns 2 Contrabanda-T-Shirts und eine Stofftasche abkaufte. Auch eine junge Frau mit 3 Freundinnen kam vorbei und die Mädels baten uns um ein Interview für ihre Schulzeitung. Interessant war ihre Frage nach dem Zweck unserer Einnahmen, wohin das Geld gehe. Ich erklärte ihnen, dass Contrabanda ein gemeinnütziger Verein ohne Gewinnstreben ist. Dann tauchten ebenfalls ein paar Hörer und Hörerinnen von Contrabanda FM und Niemandsland auf. Insgesamt ein schöner, sonniger Tag, an dem man das Böse, das Schlechte und das Schmutzige gerne vergisst, um sich dem entspannten Gefühl hinzugeben, dass die Welt mit Büchern und Rosen einfach eine bessere Welt ist. You are listening to Niemandsland, a radio show in German. Barcelona 91.4 FM. Contrabanda. Thema Sprachkonflikt in Katalonien. Unter dem Motto für eine Zukunft auf Katalanisch. Wir holen uns das Barcelona des Volkes zurück, demonstrierten mehrere tausend Personen aus dem Independentismus-Spektrum gegen den ihrer Meinung nach alarmierenden Rückgang des Gebrauchs der katalanischen Sprache hier in Barcelona und in Katalonien. Die Demo fand am gleichen Sant Jordi-Tag im Zentrum von Barcelona statt. Dazu aufgerufen hatten der separatistische Kulturverein Òmnium Cultural und der ANC, Assemblea Nacional de Catalunya, und natürlich nebenbei auch verschiedene andere Verbände und Gruppen. Ei, die Polizei. Die katalanische Landesregierung Generalitat hat den Plan zur körperlichen Ertüchtigung der katalanischen autonomen Polizei Mossos d'Esquadra vergangene Woche zurückgezogen. Argument: die hohen Kosten, ja, die hohen Kosten zur Ausarbeitung und Durchführung eines physischen Trainingsprogramms für die ca. 20.000 Mossos-Polizisten und Polizistinnen, das sei mit 360.400 Euro viel zu teuer. Von den 19.070 in Katalonien aktiven Mossos-Polizisten und Polizistinnen sind 75,7% über 41 Jahre alt. Im Unterschied zu allen anderen Polizeikörperschaften des Landes, wie etwa der Guardia Civil oder der Guardia Urbana hier in Barcelona, gibt es für die Mossos d'Esquadra keine physischen Ertüchtigungsprogramme während der Arbeitszeit. Dabei existieren Polizeieinheiten wie die Spezialeinsatzgruppe GEI, Grupo Especial de Intervención, deren Mitglieder wahre Athleten sein müssen. Fit und muskulös müssen diese Leute sein. Sie müssen 800 Meter in 2 Minuten schaffen und mit 20 Kilosäcken Stadionrunden drehen und so weiter. Barcelona, wem gehört die Stadt? Der Platz Plaza de los Angels eröffnet die Debatte um die Zukunft des Raval von Barcelona. Jenes, könnte man sagen, etwas leicht schmuddeligen Stadtviertels, das immer weiter aufgemotzt wird und für den Tourismus erschlossen wird. Die CAP, Centros de Atención Primaria, das sind Arztpraxen zur Erstaufnahme bzw. Erstbehandlung von Patienten in ihren jeweiligen Stadtvierteln. Im Falle des CAP Raval Nord geht es darum, dass das Consorcio Sanitario de Barcelona, also könnte man sagen das Gesundheitsamt, das CAP Nord 2027 in das Gebäude der Capilla de la Misericordia, das ist eine alte Kapelle, die sieht wunderschön aus, verlegen will. Es ist ein historisches Gebäude mit einer malerischen Kuppel, das gerade restauriert wird. Durch die Nähe dieser Capilla zum MACBA-Museum und den Plänen zur Erweiterung desselben ist nun eine Polemik unter den Anwohnern entstanden. Und nicht nur unter den Anwohnern, auch unter den Parteien und den Offiziellen der Stadt. Es geht um das Gesamtkonzept für die Betonfläche vor dem MACBA-Museum und den umliegenden Gebäuden. Auch ist zu fragen, was mit dem bisherigen Gebäude des Cap Nord geschehen soll. Es handelt sich hier um eine heruntergekommene Avantgarde-Architektur und emblematische Ikone der 30er Jahre des sogenannten Rationalismus. So wurde diese Architekturbewegung damals genannt. Das Gebäude gilt als eines der wenigen seiner Art, die den Lauf der Zeit überlebt haben. Die Architekten des sogenannten Rationalismus waren Josep Lluís Sert, Joan Subirana und Josep Torres Clavé. Die galten als Vertreter dieser Architekturbewegung. Der Streit zwischen politischen Parteien und Institutionen ist entbrannt. Wem gehört das Gebäude der Misericordia bzw. welche Bestimmung soll es bekommen? Gesundheitszentrum CAP oder Anhängsel zum Museum MACBA? Das Gebäude der Misericordia steht zudem unter Denkmalschutz und gilt als Gebäude von nationalem kulturellem Interesse. Dies bereits seit 1992. Die Bewegung der Anwohner des Raval, eine Bürgerinitiative aus vielen kleinen Gruppen bestehend, verlangt, dass es den Anwohnern zur Verfügung stehen soll. Im Raval leben 23.000 Personen, die bisher vom Kap medizinisch versorgt werden. Que le jodan al internet, a la televisión, lo que va a prevalecer es la radio. El único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. ¡Viva la patria, chicos! ¡Viva Contrabanda! ¡Viva la radio! ¡Viva Niemandsland! Katalonien im Weltraum. Barcelona erwirbt sich nach und nach den Ruf, vielleicht bald schon eine strategische Stadt für künftige Weltraumprojekte zu werden. 56 Satelliten für das Internet der Dinge und wiederverwendbare Motoren für Raketen sind einige der Neuheiten, die in Barcelona entworfen werden. Auch die Sicherheit im Internet, die Ciberseguridad, wie das genannt wird, wird in Barcelona entwickelt. Momentan existieren ca. 500 Firmen, die sich mit der Datensicherheit im Netz und allen computergesteuerten Datentechnologien befassen. 1,2 Milliarden Umsatz machen diese Firmen, ca. 10.000 Personen arbeiten in ihnen. Das Thema hat durch die momentane Kriegsorientierung der westlichen Regierungen eine neue Bedeutung bekommen. Wenn eine der westeuropäischen Armeen in einen Krieg eintritt mit intensiven Kampfhandlungen, ist das jeweilige Land gezwungen, ins Internet der Dinge einzutreten, wenn es nicht wegen Datenblindheit vom Feind überrumpelt werden will. Das ist leider so. Es braucht das IoT, auf Englisch das Internet of Things, das Internet der Dinge, wie gesagt. Nach dieser neuen Art Krieg zu führen, wie es gerade im Ukraine-Krieg vorexerziert wird, will Katalonien seine technologischen Neuerungen ausrichten. Hinzu kommt auch das weitere Vordringen ins Weltall. Ein Wettlauf um die Dominanz im Himmel über uns ist in vollem Gange. New Space heißt das Programm. Die Rüstungsindustrie und das Verteidigungsministerium haben ihre Augen auf diese Technologie geworfen. Es sollen große Mengen kleiner Satelliten im Himmel verteilt werden, die für die Kommunikation der Maschinen und Waffensysteme untereinander zuständig sind. Zivile wie militärische Nutzer sollen gleichzeitig auf den New Space zugreifen können. Es soll wie das Starlink von Elon Musk sein, das die ukrainische Armee in ihrem Kampf gegen die russische Invasionsarmee benutzt. Barcelona, Stadt ohne Strom. Am vergangenen Montag, dem 28. April um 12.32 Uhr am Mittag, fiel auf der gesamten iberischen Halbinsel plötzlich der Strom aus. Nichts funktionierte mehr. Züge blieben stehen, Ampeln wurden dunkel, Kühlschränke fielen aus, vollbesetzte U-Bahnen blieben zum Teil im Tunnel stehen, Internet, Telefone, nichts funktionierte mehr. El Gran Apagón. Eines der am meisten gefürchteten Katastrophenszenarien wurde für einen Tag grausame Realität. Ein landesweiter Breakdown. Der größte elektrische Zusammenbruch in der Geschichte des Landes. Es dauerte viele Stunden, bis sich das Stromnetz nach und nach und sehr ungleichmäßig auf dem gesamten Territorium Spaniens wieder einschaltete. Hier in Barcelona gab es die ersten Wiederherstellungen der Stromversorgung ab 18.30 Uhr, etwa bei uns in Ciudad Bella. In anderen Stadtteilen dauerte es jedoch bis weit nach Mitternacht, bis der Strom zurückkehrte und die Leute wieder Licht und Strom hatten. Die Ursachen dieses gewaltigen Schlages gegen die gesamte Infrastruktur eines Landes liegen auch 5 Tage danach bisher immer noch im Dunkeln. Die Verantwortlichen in Politik und Regierung und die Manager der Konzerne reagieren wie oft spät und zum Teil kopflos. Man werde alles tun, um die Ursachen lückenlos aufzuklären, verkündete Präsident Sanchez am frühen Abend. Ein Krisenstab wurde eingerichtet. Der Nationale Sicherheitsrat unter Leitung des Staatsoberhauptes König Felipe VI. Trat zusammen. Die Menschen in den Straßen, Städten und auf den Dörfern reagierten insgesamt besonnen und vernünftig auf die Katastrophe. Schäden an Leib und Leben sind bis Redaktionsschluss nicht größere gemeldet worden. Später erfuhren wir dann, dass es mittlerweile bereits 5 Tote gab, die aufgrund von ausgefallenen Atemgeräten und anderen, ja, abhängigen Maschinen leider verstorben sind. Besonders war hier der Fall einer 47-jährigen Frau, bekannt geworden, deren Atemgerät ausgefallen war und die, wie gesagt, gestorben ist. Jedenfalls, kaum war der erste Schrecken verklungen, begannen die Politiker der rechten Opposition von PP und Vox, ihr ein Punkteprogramm anzuleiern. Das lautete: Alles Schlechte ist Schuld der schlechtesten Regierung, die Spanien angeblich je hatte, einschließlich des Franco-Regimes. Es ist ein Jammer, dass solche Leute vom Staat Pfründe und Gehälter kassieren. Barcelona war unterdessen vollgestopft mit Touristen, die sich verzweifelt in die Restaurants und Supermärkte stürzten, um etwas zum Essen zu ergattern. Brot, Snacks, Fertiggerichte, Dosenessen waren im Nu ausverkauft, solange die Supermärkte noch nicht ihre Tore geschlossen hatten. Das geschah dann relativ schnell. Denn es gab ein Problem mit der Zahlung. Barzahlung war angesagt, denn keine elektronischen Bank- bzw. Geldverkehrmaschinchen funktionierten noch. Das Internet war ausgefallen. Und ja, die meisten Touristen besitzen gar kein Bargeld mehr. Das heißt, diese Leute in die Läden zu lassen, wäre ein großes Risiko gewesen. Es wäre wohl zwangsweise zu Plünderungen gekommen. Der große Hit waren Transistorradios. Jawohl. Denn die Handy-Internet-gewohnten Massen lechzten nach Informationen, schnell und kurz und sofort. Das war ein Triumph des Mediums Radio. Auch ich aktivierte mein batteriebetriebenes kleines Transistorradio und hörte die Infos der verschiedenen Rundfunkanstalten. Catalunya Radio, Radio Nacional, Onda Cero. Nur die Sexta, La Sexta, die funktionierte leider nicht. Contrabanda war stumm, denn wir senden unser Signal über Wi-Fi an die Antenne zum Berg hoch. Contrabanda 91.4 in Barcelona, con Niemandsland, con Niemandsland. Insgesamt deckte der beispiellose Zusammenbruch der Stromversorgung in Spanien und Portugal die extreme Anfälligkeit der elektrischen Infrastruktur dieses Landes auf, sowie die extreme Abhängigkeit der gesamten Bevölkerung des Landes von zum Teil undurchsichtigen Vorgängen und Mechanismen eines privatisierten Energiemarktes mit seinen partikulären Investitions- und Kapitalinteressen, zum Teil anonymer Investoren sowie ihren gewaltigen Schachergeschäften hinter den Kulissen. Aufklärung, Transparenz und strenge Aufsicht sowie Verstaatlichung der kritischen Infrastruktur wären die korrekte Antwort auf das unglaubliche Desaster vom vergangenen Montag, dem 28. April, dem großen Blackout, dem gewaltigen Apagon. Habla Contrabanda FM, una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Bleiben wir noch einen Moment beim Thema Apagon. El País schreibt am heutigen Dienstag, dem 29. April: Das Chaos brach gestern in Barcelona aus. Eine Stadt ohne Ampeln, Züge und U-Bahnen. Verkehrschaos auf den Straßen und Autobahnen. Bahnhöfe mussten evakuiert und geschlossen werden. Tausende Passagiere blieben stundenlang eingesperrt in Tunneln. Die Unfallgefahr im Autoverkehr war extrem hoch und das Auto wurde zum Risikofaktor. Ist das jetzt das Ende der Welt? Fragte sarkastisch ein Busfahrer auf der Calle Aragon. Eine interessante Anekdote neben vielen, vielen anderen gab es an diesem apokalyptischen Tag zu vermelden. Auf der Kreuzung Aragon begann ein Fußgänger, Herr Gerard Ibáñez, der 37 Jahre alt, den Verkehr im Stile der Verkehrspolizei zu regeln. Später brachte ihm jemand eine Trillerpfeife und eine Warnweste. Und die Sache funktionierte tatsächlich. Es gelang dem Mann, die chaotischen Anballungen von Autos, die da fast ineinander rasten, sich gegenseitig blockierten und auf der Straße stehen blieben, zu regeln. Der Direktor des U-Bahn-Netzes Barcelona, Consejero Delegado de Transportes Metropolitana de Barcelona, TMB, Herr Xavier Flores, erklärte, noch nie zuvor in der Geschichte der Stadt standen alle U-Bahn-Linien auf einmal zur gleichen Zeit still. Stelle Kino im Niemandsland. Heute möchte ich einen Film besprechen, beziehungsweise eine Kritik zu einem Film liefern, den zu sehen ich allen vernünftigen Menschen abrate, den zu sehen ich aber allen, die unbedingt hochrüsten, aufrüsten, irgendwo einmarschieren, irgendetwas bombardieren wollen, um irgendwen, den sie nicht kennen, in irgendeinem Gebiet, auf dem sie noch nie waren, zu befreien, denen rate ich, geht in diesen Film, schaut euch alles genau an und überlegt dann, ob ihr eure Kinder dahin schicken würdet. Der Film heißt Warfare, Cosas de la Guerra. Übersetzen könnte man das mit Kriegsführung. Es handelt sich bei Warfare um ein Kriegsdrama des Regisseurs Alex Garland, den wir aus anderen Filmen schon kennen. Der letzte Kriegsfilm, den er gemacht hat, war Civil War, den wir vor 2 Jahren besprochen haben. Kriegsdrama also in Kooperation mit dem Kriegsveteran Ray Mendoza. Der an einem Tag und größtenteils in Echtzeit spielende Film mit Schauspielern wie The Pharaoh, Von Aitai, Cosmo Jarvis, Joseph Quinn, Will Poulter, den man schon aus anderen Filmen kennt, und verschiedenen anderen, zum Beispiel Charles Melton, in den Hauptrollen, erzählt die wahre Geschichte einer Navy Seals Einheit, die 2006 während der Besetzung des Irak oder man könnte auch sagen des illegalen Angriffskriegs gegen den Irak, den Begriff lieben unsere Herrschaften ja so sehr, wenn es andere tun, in einen unerbittlichen Kampf ums Überleben geriet. Warfare ist jetzt kürzlich erst in die Kinos gekommen, in Deutschland, in Österreich. Hier in Spanien läuft er schon seit ein paar Wochen. Produktionsland ist die USA, Vereinigtes Königreich, die Originalsprache ist Englisch. Der Film hat eine Länge von 95 Minuten. Alpha 2, we might have guys starting to move on our position. Copy, we're getting a build-up of activity here too. Yeah, I definitely see weapons at this point. Yeah, we have definite massing. Noch ein paar Informationen zum Ablauf des Films. Also wie gesagt, Alex Garland führt Regie. Der Kriegsveteran Ray Mendoza schildert da aus eigener Erfahrung die Erlebnisse dieses einen Tages. Gemeinsam schrieben die beiden auch das auf Mendozas Erlebnissen, wie gesagt, basierende Drehbuch. Der Mann hat selbst für die US Army im Irak Krieg geführt. Es handelt sich bei Warfare nach Ex Machina, Auslöschung, Man, was dich sucht, wird dich finden und Civil War um Garlands 5. Spielfilm. Für sein Drehbuch zu Ex Machina war er 2016 für den Oscar nominiert. Redman 08 is profane. We're seeing activity converging to your north and south. This is Frogman 6, Romeo. We need evac at our last known position. We have severely wounded. Who's the severely wounded? It's not you. It's me. Who is it? No, it's not you. No, it's not you. Copy, one word. In contact with you. You coming to you or you coming to us? Stand by. We'll let you know when we're inbound. Let's move! Warfare ist die zweite Zusammenarbeit von Garland und Mendoza, der bereits bei dem Film Civil War als militärischer Berater fungierte. OP-1, they are en route to you. 3 minutes out! 3 minutes! Eyes on me and only me. Has anyone looked at you? I'm fucked up. 2 minutes out! 2 minutes! Where are you guys? Look for the blood and the smoke! Multiple bad guys trying to get to our position. Inbound! Inbound! Find cover! Der Cast ist gut, man sieht da die jungen Männer, die fröhliche Lausbuben eigentlich sind, aber schwer bewaffnet, schwer gepanzert, mit Luftunterstützung in einem fremden Land sich rumtreiben und da versuchen, ja, was, die Demokratie einzuführen oder was auch immer. Jedenfalls sieht man diese Leute in eine Wohnsiedlung eindringen, ein Haus überfallen, eine Trennmauer weghämmern und die erschrockene Familie als Geiseln oder als Gefangene im ersten Stock gefangen haltend. Es sind zwei kleine Kinder auch dabei, eine Frau. Die Situation ist absolut klaustrophobisch und wird sich im Laufe des Films auch nicht ändern. Es wird so klaustrophobisch bleiben. Frank, Tommy, Elliot, you good? Die Dreharbeiten fanden ab Mai 2024 statt. Die Aufnahmen entstanden größtenteils, so heißt es in der Beschreibung des Films in Wikipedia, in einem Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert, 50 Meilen nördlich von London. Als Kameramann fungierte David J. Thompson, der bei Civil War als Kameraoperateur tätig war. Der Film kommt ohne, Achtung, das ist sehr wichtig, jegliche musikalische Untermalung aus. Das Sounddesign übernahm Glenn Fremantle. Bemerkenswert, was der Film mit dem Gehör der Zuschauer macht. Hier ein paar Kostproben. Es gelingt den Soundtechnikern, einen an seiner eigenen akustischen Orientierung zweifeln zu lassen. Man erlebt das akustische Knattern, Krachen, Explodieren, Getümmel, die wummernden Pausen zwischen den Schüssen sozusagen physisch im eigenen Kopf und kann sich vorstellen, was in einem schwer verletzten Soldaten vor sich geht, dem das halbe Bein fehlt, der aus verschiedenen sehr hässlichen Wunden blutet und vor Schmerzen fast ohnmächtig wird, ja, und sein Geschrei durch Mark und Bein geht. Ich wiederhole nochmal, für sehr sensible Menschen rate ich ab, sich dieses Kinoereignis anzutun. Für militärisch und soziologisch und antiimperialistisch interessierte Menschen kann man sagen, guckt genau hin, überlegt, was da passiert, und besonders für kriegsbegeisterte Neo-Europäer und für Leute, die das Volk kriegstüchtig machen wollen, könnte man sagen, guckt es euch mal an, was dabei rauskommt, wenn man das Volk kriegstüchtig macht. Zur Kritik. Von den bei Rotten Tomatoes aufgeführten Kritiken sind 94% positiv bei einer durchschnittlichen Bewertung von 7,9 von 10 möglichen Punkten. Vieles an diesem Film, das wird immer wieder bemerkt, ähnele sehr Black Hawk Down von Ridley Scott. Ich finde das zutreffend. Chris Schinke erklärt in seiner Kritik für Blickpunkt Film, Warfare sei ein Film, der fast körperlich erfahrbar macht, was es bedeutet, im Krieg zu sein, und lege einen brutalen, fast schon forensischen Realismus an den Tag, und einige Szenen, die Alex Garland und Ray Mendoza dem Publikum zumuten, seien nicht für jedermann geeignet. Desorientierung, Hektik und die Frage, was all jene in Walkie-Talkies gebrüllten Abkürzungen, Satzfragmente und Statusmeldungen nun konkret bedeuten mögen, bestimmten die Zuschauererfahrung, die sich, was konkretes politisches Messaging angeht, auffallend zurückhalte. Und was den Einsatztrupp junger Männer in den Irak gebracht hat, welche politischen Umstände oder Hintergründe zu ihrer Stationierung geführt haben, seien Fragen, die in Warfare unbeantwortet blieben. OP-1, they are en route to you. Three minutes out! On me and only me. Has anyone looked at you? I'm fucked up. Two minutes out! Garlands und Mendozas schwindelbereitende Kampfchoreografie sei bis ins kleinste Detail ausgearbeitet, wobei besonders die Leistungen von Kameramann David J. Thompson und Szenenbildler Mark Digby hervorzuheben seien. Der entscheidende Bruch mit Konventionen des Kriegsfilmgenres lasse eine Reduktion auf das Wesentliche der Kriegserfahrung zu. Zitat: Hier gibt es keine Romantisierung, kein Kämpferpathos, keine Heldenstilisierung und keine triumphale Filmmusik. lediglich die Erfahrung von ein paar viel zu jungen Männern, die ums Überleben kämpfen. Redman 08 is profane. We're seeing activity converging to your north and south. Eric Goldman schreibt in seiner Kritik für IGN, Warfare sei schwer und verstörend anzusehen und gehöre wohl zu den extremsten Krieg-ist-die-Hölle-Filmen, die je von einem US-amerikanischen Studio gedreht wurden. Warfare sei ein technisch beeindruckender und absolut sehenswerter Film, der bewusst herausfordernd sei und den Zuschauer in die Lage dieser Männer versetze. We have severely wounded. Who's the severely wounded? It's not you. It's me. Who is it? No, it's not you. Zum Sounddesign wird auch einiges von der Kritik bemerkt. Ich zitiere nur ein paar Aussagen. Die nervenaufreibende Atmosphäre wird durch das unglaubliche Sounddesign, das maßgeblich zum immersiven Erlebnis beiträgt, noch verstärkt. Und die Kampfszenen wirken klanglich wild und surreal, wenn Sounddesigner Glenn Fremantle die Lautstärke reduziert und den Ton verzerrt, bis man die Figuren kaum noch hören kann. Andere Szenen wiederum sind fast unerträglich laut. So ist Garland und Mendoza mit Warfare ein Film gelungen, bei dem man die meiste Zeit den Atem anhält, eine düster effektive Reizüberflutung und ein Film, der einen Eindruck gibt, wie albtraumhaft und desorientierend ein solches Kampferlebnis sein kann. Man denkt unwillkürlich an die Tausenden und Abertausenden junger Männer und Zivilisten und Kinder, die jetzt, während ich hier diese Filmkritik bringe, genau in dieser Situation sind. Sie werden von Politikern und NATO-Offizieren und Kreml-Generälen in Richtung Front geschickt und lassen sich da abschlachten in einem unglaublichen, hässlichen Drohnen- und Artilleriefeuer-Gemetzel, wie es wohl die Welt so noch nicht erlebt hat. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Nieder mit dem Krieg, nie wieder Krieg. Krieg ist nicht Frieden, sondern Frieden ist Frieden und Krieg ist Krieg. Lassen wir uns nichts vormachen. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende. Ich hoffe, Sie hatten einen kampfstarken 1. Mai und verbleibe bis nächste Woche. Ihr Detlef Jeskatz, Niemandsland 91.4 FM auf Kontrabanda. Tschüss, Agur, Adeo.